Denn wenn auch ein sehr tüchtiges Volk aus einem bescheideneren Lebensraum immerhin noch vielleicht ein erträgliches Auskommen zu gestalten vermag, dann tritt aber doch einmal der Moment ein, in dem ein zu großes Missverhältnis zwischen Volkszahl und Lebensraum zur Beengung der Lebensmöglichkeiten, ja zum Abschneiden der Lebensmöglichkeiten führt. Es ist daher, seit wir überhaupt eine menschliche Geschichte kennen, der Inhalt dieser Geschichte nichts anderes als der Versuch, die an sich naturgemäß steigende Volkszahl in eine natürliche Übereinstimmung zu bringen mit dem Lebensraum. Es ist ein naturgewollter Weg. Wer leben will, der behauptet sich. Und wer sich nicht behaupten kann, der ist nicht wert zum Leben, der wird vergehen. Das ist ein eiserner, aber ein gerechter Grundsatz. Die Erde ist nicht für feige Völker da, nicht für Schwache und nicht für Faule, sondern die Erde ist da für denjenigen, der sie sich nimmt und der sie dann fleißig bebaut und sich damit sein Leben gestaltet. Das ist der Wille der Vorsehung. Was der eine verliert, wird ein anderer einnehmen. Und das Leben geht seinen ewigen Rhythmus weiter, ohne Rücksicht auf den Schwächling. Die Erde ist ein Wanderpokal. Ein Wanderpokal, der immer den Völkern gegeben wird, die ihn verdienen, die im Kampf um das Dasein sich stark genug erweisen, die eigene Existenzgrundlage sicherzustellen. Ein Wanderpokal, der den Völkern genommen wird, die schwach werden, die nicht bereit sind, unter Einsatz ihres eigenen Daseins einer Generation das Dasein späterer Generationen sicherzustellen. Das Recht auf diesen Boden ist allen Menschen gleich gegeben. Das Recht auf diesen Boden liegt ausschließlich in der Kraft. Und die Kraft ist nichts anderes als der Ausdruck des gesunden Willens der Selbstbehauptung. Völkern, die einmal diese Kraft fehlt, sind nicht mehr gesund. Und damit verlieren sie auch das Recht auf die Erde.